Anna blüht, ziehen wir hinaus, ja hinaus. Unsere Liebste lassen wir allweil zu Haus. Unsere Liebste vergessen wir nicht, denken stets an sie, ja an sie. Aber wenn der Führer ruft, dann ade, Rosemarie. Rosemarie, Rosemarie, lebe wohl, mein Kind, mein blondes Kind. Wir ziehen hinaus in die Welt, so jung wir sind. Wir ziehen hinaus in die Welt, so jung wir sind. In der Batterie sind wir zu Haus, über Tag und Jahr, Tag und Jahr. Und ist unsere die Zeit aus, so schön sie war. Zu unserer Liebsten kehren wir zurück, hell blüht der Mai, ja der Mai. Aber wenn der Führer ruft, dann sind wir wieder dabei. Rosemarie, Rosemarie, lebe wohl, mein Kind, mein blondes Kind. Wir ziehen hinaus in die Welt, so jung wir sind. Wir ziehen hinaus in die Welt, so jung wir sind. Wir ziehen hinaus in die Welt, so jung.